Der Begriff des Serienmordes ist ja ein kriminalistischer Begriff. Serienmörder wie Peter Kürten hat es immer gegeben. Solange es Menschen gibt, wird es auch immer wieder Peter Kürtens geben. Die Taten von Peter Kürten in seiner Zeit sind vergleichbar mit den Taten von Jürgen Bartsch in den 60er Jahren. Von 7 bis 9 abends Lustmörder, im Übrigen Kegelbruder und Familienvater. Er war der erste Serienmörder, den man auch so nannte. Und sein Fall war der spektakulärste in der Kriminalgeschichte der Weimarer Republik. Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf. 1929 versetzte er ganz Düsseldorf monatelang in Angst und Schrecken, weil er insgesamt über 80 Menschen, anscheinend völlig beliebig, tötete oder verletzte. Es war eine beispiellose Mordserie von bisher ungekannter Grausamkeit, ausgeführt von einem Täter, der nicht aus Habgier oder Eifersucht mordete, sondern in kurzen Abständen kaltblütig und dreist ihm vollkommen fremde Opfer attackierte. Die Bevölkerung war wie gelähmt vor Angst und Schrecken. Die Polizei hilflos und ohne Plan. Gefasst wurde Peter Kürten durch einen Zufall, nicht durch den Einsatz von kluger Strategie. Ich hatte eigentlich dauernd die Stimmung, Sie werden es Drang nennen, zum Umbringen. Je mehr, umso lieber. Ja, wenn ich die Mittel dazu gehabt hätte, dann hätte ich ganze Massen umgebracht, Katastrophen herbeigeführt. Jeden Abend, wenn meine Frau Spätdienst hatte, bin ich herumgestreift nach einem Opfer. Es war aber nicht so leicht, eins zu finden. Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf, von Gabi Schlag. Serienmörder töten in Serie und versetzen ganze Landstriche in Angst. Für ihre Morde gibt es kein offensichtliches Motiv und in den meisten Fällen kennen sie ihre Opfer nicht. Häufig sind ihre Taten geprägt von Perversion und extremer Gewalttätigkeit. Und ihre Zahl steigt. Profiler werten nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen alle Spuren aus. Doch gleicht die Überführung eines Serienmörders einem Puzzle, das sich nur schwer zusammensetzen lässt. Im Durchschnitt vergehen 3,5 Jahre oder 6 Morde, ehe sie gefasst werden. Und in mehr als 2/3 aller Fälle kann der Serienmörder nur durch Hinweise aus der Bevölkerung, pure Zufälligkeiten oder als Selbstgestellter verhaftet werden. Wie der Begriff Serienmörder zu definieren ist, wird kontrovers diskutiert. Also ich gehe davon aus, dass mindestens 2 Tötungsdelikte verübt worden sein müssen, denen jeweils ein neuer Tatentschluss vorausgeeilt ist. Und dabei muss der Täter zurechnungsfähig sein und vorsätzlich gehandelt haben. Kriminalhauptkommissar und Profiler Stefan Harbort ist Experte für Serienmord und hat zu diesem Thema viele Bücher verfasst. Peter Kürten vereinigt für ihn alle Eigenschaften eines Psychopathen. Die besondere Grausamkeit und Erbarmungslosigkeit des Serienmörders, die Vielzahl der Taten, zumal verübt in ungewöhnlich kurzen Abständen, die Beliebigkeit der Opfer, aber vor allem auch das äußerst ungewöhnliche Motiv des Täters, Zitat, ich wollte das Blut der Opfer rauschen hören, machen die Verbrechen Kürtens zu einem Jahrhundertfall. Peter Kürten war ab 1925 in Düsseldorf und hat eine immense Mordserie und Überfallserie von Februar 1929 bis Mai 1930 begangen. Mindestens 8 Morde und 7 Mordversuche alleine 1929. Die Historikerinnen Heidi Sack und Verena Mais leiteten 2011 ein Symposium an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität, in dem der Serienmörder Peter Kürten untersucht wurde. Er hatte, anders als manche anderen Serienmörder, eben unterschiedliche Mordwerkzeuge, was es auch erschwerte, ihn als den Täter all dieser verschiedenen Mordfälle ausfindig zu machen. Er hat mit einer sogenannten Kaiserschere, auf der dann das Bildnis von Kaiser Wilhelm II. Und seiner Frau aufgedruckt waren, getötet. Er hat mit einem Dolch erstochen, er hat mit einem Hammer oder Beil von hinten auf seine Opfer eingeschlagen. Und insofern also kein eindeutiges Tatprofil. Es brach in der Bevölkerung eine Hysterie aus, die sich dann auch ausbreitete und sogar ausländische Presse für den Fall aufmerksam machte. Dann lauteten Schlagzeilen zum Beispiel, helft den Düsseldorfer Massenmörder unschädlich machen. Von 7 bis 9 abends Lustmörder, im Übrigen Kegelbruder und Familienvater. Der Leiter der psychiatrischen Anstalt in Grafenberg, Professor Francioli, hat Kürten nach seiner Verhaftung 1930 dann untersucht und 6-wöchig Gespräche mit ihm geführt und kam zu dem Schluss, dass keine Geisteskrankheit im medizinischen Sinne bei Peter Kürten vorliegen würde. Eine längere Untersuchung, die dann direkt in der Untersuchungshaft folgte, wurde durch den Professor Karl Berg, Rechtsmediziner, durchgeführt, der sich also wirklich ein Jahr lang bis kurz vor dem Prozess mit Peter Kürten auseinandersetzte, bis Juni 1931. Und genauso wie Professor Scioli zu dem Schluss kam, dass es sich nicht um einen Geisteskranken handelt und dass Peter Kürten auch nicht nach § 51 für unzurechnungsfähig erklärt werden kann. Gerichtsmediziner Professor Franz Scioli. Die Taten Kürtens stellen sich uns also in der Weise dar. Zum Zweck der sexuellen Befriedigung hat Kürten seine Taten geplant, unternommen und durchgeführt. Die sexuelle Befriedigung war von ihm nur durch Gewalttaten vollendet möglich. Die von ihm zusammengefasste denkerische Theorie ermöglichte es ihm, jede Hemmung beiseite zu schieben, die nach einer Tat für die nächste Tat entstehen konnte. Großmannssucht und Fantasieausmalung gaben ihm zu den Gesamthergängen das affektive Beharren. Gerichtsmediziner Dr. Karl Berg. Als Ergebnis meiner 12 Monate währenden Beobachtung des Kürten stelle ich diesem Abschnitt den Satz voran, dass ich Kürten nicht für geisteskrank erachte. Die Verbrechen Kürtens dürfen auch nicht als Triebhandlungen aufgefasst werden. Selbst auf der Höhe des Affekts war er auf das Äußerste wachsam und bereit, sich schnell in Sicherheit zu bringen. Von den sexuellen Perversionen hat allein der Sadismus eine überragende forensische Bedeutung, weil entweder der Geschlechtsakt mit gewalttätigen Handlungen kompliziert wird oder die Gewalthandlungen anstelle des Geschlechtsaktes zur Lusterregung führen. Gemeinsam ist allen Sadisten, dass sie ohne Gewalttätigkeit nicht zum Orgasmus gelangen. Kürten kam es nicht geradezu auf die Tötung an, sondern auf eine möglichst ausgedehnte, vielfache Gewaltanwendung mit Blutung. Der Hieb, der Stich, war ihm noch wichtiger als die Wirkung desselben. Letztlich ist es keine pathologische Störung gewesen. Die konnte er ihm nicht nachweisen, genauso eben wie Professor Karl Berg, der das festgeschrieben hat. Beide haben natürlich darauf hingewiesen, dass er keine leichte Kindheit hatte. Kürten selbst spricht ja von dem Martyrium seiner Kindheit und Jugend. Sein Vater war Alkoholiker und hat sowohl seine Geschwister wie seine Mutter verprügelt. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass auch Kürten schon als Kind einen gewissen Sadismus besessen hat. Also er hat Hunde umgebracht und hat dabei Freude empfunden. Wir sehen in der Persönlichkeitsentwicklung Kürtens als wichtigste Eigenschaft die Entstehung und immer konsequentere Entwicklung der sadistischen Perversion an, die in früher Jugend entstand, die in Fantasie und Handlung ihn dauernd beschäftigt. Solche sexuell-sadistischen Vorstellungen entwickeln sich in der Pubertät, manchmal sogar schon vor der Pubertät und manifestieren sich dann in der Pubertät und bleiben lebenslänglich stabil. Dr. Nala Saimé ist forensische Psychiaterin und ärztliche Direktorin im Zentrum für forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eichelborn. Sie wird zu Rate gezogen, wenn Mörder und Vergewaltiger vor Gericht stehen, deren Fälle Deutschland teilweise über Monate und Jahre in Atem hielten. Da kommen viele Faktoren zusammen, wie sich unsere sexuellen Präferenzen entwickeln. Eine solche sadistische Perversion, bei der der Kannibalismus oder auch der Vampirismus eben ein Bestandteil sein kann, sucht der Mensch sich nicht aus, aber hat er dann zeitlebens. Damit eine solche Schädigung auftritt, müssen drei Komponenten zusammenkommen. Die hirnorganische Schädigung, die genetische Veranlagung und die sozialen Faktoren im Umfeld. Der amerikanische Neurologe James Fallon nennt das den dreibeinigen Stuhl, der zustande kommen muss, damit jemand tatsächlich im juristischen Sinne zum Täter wird. Die genetische Veranlagung reicht nicht aus, dass jemand kriminell oder ein Psychopath wird, aber sie kann die Voraussetzungen dafür schaffen. Es sind normalerweise die Umstände, die dazu führen. Wenn man diese Gene mit früher Misshandlung kombiniert, ist das Ergebnis fatal. Ich habe die Lebensläufe von Diktatoren und anderen Psychopathen studiert. Fast jeder wurde misshandelt. Alle hatten eine schwere Kindheit. Dieselbe Entdeckung machte auch Stefan Harbort in Bezug auf Serienmörder. Es gibt immer eine Initialzündung, ein Ereignis, das meistens relativ früh in der Jugend den Weg vorzeichnet. In seinem Buch »Das Serienmörderprinzip« weist Stefan Harbort nach, dass es bei jedem Täter ein scheinbar festgelegtes Programm der Entwicklung zum Serienmörder gegeben hat. Die allermeisten Serienmörder werden von einem Ereignis oder von einer Erfahrung geprägt. Die kann sexueller Natur sein. Es hat aber auch eine ganze Reihe von Sadisten gegeben, die bestimmte Schlachtungsvorgänge beschrieben haben, die sie dann in einer abnormen Art und Weise bestärkt haben. Daraus haben sich Fantasien entwickelt, die sie dann später bei ihren Taten umgesetzt haben. Es können aber auch ganz profane Dinge sein, wie zum Beispiel eine finanzielle Mangelsituation, die sich über einen längeren Zeitraum hingezogen hat. Das ist nicht so selten der Fall, dass Kinder schon in sehr jungem Alter Gewalttätigkeiten beobachten im Elternhaus, also massive Gewalt, auch sexualisierte Gewalt, also zum Beispiel auch die Vergewaltigung der eigenen Mutter erleben, oder aber, dass sie Gewalt beobachten, zum Beispiel anhand des Schlachtens von Tieren, und dass sie eigentlich diesen Erfahrungen zunächst vielleicht hilflos ausgesetzt sind, aber dann merken, dass sie sie mit lustvollen körperlichen Erleben verknüpfen können und dadurch die Gewalt für sie ihren Schrecken verliert, sondern im Gegenteil positiv besetzt wird. Institut für medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie in Tübingen. Institutsleiter Nils Bierbaumer im Gespräch mit einem Serienmörder. Bevor er seine Probanden hirnphysiologisch im Kernspintomographen erfasst, führt er intensive Gespräche mit den Mördern und Vergewaltigern. Was sollen Sie nach Meinung der Polizei getan haben? Ihre Meinung, was behauptet die Polizei? Ja, die sagen, dass ich sie gegen ihren Willen vergewaltigt habe, was natürlich überhaupt nicht stimmt, was gar nicht sein kann. Nils Bierbaumer ist Leiter des Institutes. Neben Gesprächstherapie ist Brain Reading für ihn die konkrete Möglichkeit, die Verhaltensweisen von Psychopathen hirnphysiologisch zu erfassen. Ich habe angestellt, habe meine Hütte abgebrannt von meinem Nachbarn. Das war auch so ein bisschen Arschloch. Die habt ihr angezündet? Die haben wir angezündet, genau. Bereuen Sie eine dieser Straftaten? Bereuen Sie, dass Sie das begangen haben? Ja, also eigentlich, wie schon gesagt, ich kann nichts bereuen, was ich nicht wirklich getan habe. Nach den Erstgesprächen untersucht Bierbaumer, wie viele seiner Wissenschaftskollegen, die Psychopathen per funktioneller Magnetresonanztomographie. Die Wissenschaftler nennen die Partien, die für die Entwicklung negativer Emotionen wichtig sind, Angstschaltkreise. Bei psychopathischen Verbrechern sind diese Hirnteile vollkommen still. Die sind überhaupt nicht erregbar. Sie können zwar genau voraussehen, wenn sie jetzt jemanden vergewaltigen oder umbringen, wenn sie die fragen, sozusagen, weißt du, was das für Folgen hat für den anderen? Ja, klar, den Tod und so fort und so fort. Wenn man aber fragt nach den Gefühlen und vor allem nach den Konsequenzen für sie selbst, die eine solche Handlung haben, dann fehlt der Gefühlsaspekt dieser Vorhersage. Das erklärt, warum psychopathische Täter sich oft nur so wenig Mühe machen, ihre Taten zu verbergen. Sie sind einfach nicht in der Lage, Angst zu empfinden und haben demzufolge auch keine Angst davor, für ihre Taten bestraft zu werden. Sie müssen ja, damit Sie verstehen, wie ein anderer Mensch leidet, müssen Sie es zuerst selbst empfinden. Das heißt, im Gehirn müssen Sie zuerst einmal die Angstreaktion einspeichern, Ihre eigene. Und wenn Sie die eigene kennen, dann sagt Ihnen das Gehirn, wenn es ähnliche Dinge außerhalb sieht, also wenn es dann in der Umgebung, in der sozialen Umgebung Angst sieht, dann sagt das Gehirn automatisch sofort, das ist die Angst, die ich auch selbst empfunden habe. Wenn Sie sie selbst nicht empfinden können, können Sie es auch bei anderen nicht lesen. Der Soziopath empfindet selbst nicht die Schuld oder Angst oder Ekel vor dem, was er tut. Also kann er es bei den anderen auch nicht erkennen, weil es ja in seinem Gehirn nicht eingespeichert ist. Sommer 1913. Peter Kürten war gerade aus der Haft entlassen worden und hatte sich darauf spezialisiert, in Wirtshäuser einzubrechen. In seiner Geburtsstadt Mülheim war gerade Kirmes und die Gaststätte Klein war geschlossen. Er brach ein, fand aber weder in der Wirtschaft noch in der Wohnung im ersten Stock irgendwelche Wertsachen. In einem Zimmer stieß er jedoch auf die Tochter der Wirtsleute, Christine Klein. Ich erblickte im Bett ein schlafendes Mädchen im Alter von 10 Jahren, bedeckt mit einem weißen Federbett. Ich packte es plötzlich mit der linken Hand am Halse und würgte es 1 bis 1,5 Minuten lang. Das Kind erwachte, suchte sich zu befreien, zerkratzte mir die Hand, da wurde es ohnmächtig und regungslos. Mit einem kleinen, aber scharfen Taschenmesser brachte ich dem Kinde einen tiefen Schnitt in den Hals bei. Ich habe das Zimmer wieder abgeschlossen und bin fortgegangen. Kürten ist dann wieder ohne sozusagen einen Pfund von Wertsachen oder Geld nach Hause gefahren, nach Düsseldorf, und dort erstmal ins Kino gegangen. Peter Kürten hat am Tatort dann sogar sein Taschentuch verloren, ein Stofftaschentuch mit seinen Initialen PK, das ihm dann gar nicht zum Verhängnis geworden ist, weil der Onkel des kleinen Mädchens dieselben Initialen hatte, nämlich Peter Klein, und er dann als der Verdächtige erstmal ins Spiel kam. Auch da er Schlachter und Metzger war, die entsprechenden Mordwerkzeuge auch zu Hause gehabt hätte. Dann wurde er also länger verdächtig, auch polizeilich befragt, aber letztlich aus Mangel an Beweisen, da man bei ihm eben kein Mordwerkzeug finden konnte, dann auch nicht verurteilt worden. Und erst mit Kürtens Geständnis, also Jahrzehnte kann man sagen später, 1930, ist dann dieser Fall, dieser Mordfall überhaupt erst aufgeklärt worden. Ich glaube, die sicherste Hilfe wäre die gewesen, wenn die Straftat von 1913 entdeckt worden wäre. Und ich wäre dahin gerichtet worden. Diese Tat bedeutet in der verbrecherischen Karriere Peter Kürtens einen dramatischen Wendepunkt, weil er zum ersten Mal einen Menschen tötet und seine Tötungshemmung überwindet. Schlimmer noch, er hat Gefallen daran gefunden. Tatwiederholungen sind somit vorgezeichnet. Die Wahl des Opfers ist im Grunde dann nicht unbedingt geplant, sondern das könnte auch jeder andere in gewisser Weise sein. Und dann geschieht etwas, dass die Tat selber nie ganz an die Optimalfantasie heranreicht. Also die reale Tat bleibt immer ein Stück weit hinter der Fantasie zurück. Und dass man von Tat zu Tat versucht, etwas sozusagen noch besser zu machen, etwas anders zu machen, etwas zu perfektionieren oder nochmal eine Variante einzubauen. Und dadurch sozusagen kommt dieses Gesetz der Serie zustande. Der Vater Peter Kürtens wurde 1859 in Köln-Kalk geboren. Er arbeitete als Sandformer in einer Gießerei in Mülheim bei Köln. Mit seiner Frau und seinen 13 Kindern zog er 1893, 10 Jahre nach der Geburt des dritten Kindes Peter, von Mülheim nach Düsseldorf. 1898 wurde der Vater wegen versuchter Blutschande mit der ältesten Tochter zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich habe meinen Vater nie geliebt, aber immer gefürchtet. Ich habe meinen Vater schon in frühester Jugend als ein Ungeheuer kennengelernt. Und es konnte uns dadurch, wenn die Mutter sagte, dann oder dann kommt der Vater, eine heillose Angst eingejagt werden. Denn auch zahlreich waren seine Exzesse, die ich auch in frühester Jugend schon miterlebt habe. Bestehend in Zertrümmerung von Möbeln und Misshandlung der Mutter und Gewalttätigkeiten gegen andere Menschen und Krakeelen und Trinken und so weiter. 1921 wird Peter Kürten erneut aus dem Gefängnis entlassen. Zum 10. Mal bereits. Er zieht nach Altenburg, arbeitet in einer Eisengießerei. Nun folgen 4 Jahre der Ruhe, in denen Peter Kürten nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Er heiratet und führt ein solides Leben. Man muss sich vielleicht diese Art Pause wie so eine Art soziale Plombe vorstellen, die eine gewisse Haltbarkeitszeit hat und danach eben nicht mehr. Diese bürgerliche Existenz befriedigt bis zu einem gewissen Punkt seinen Größenbedürfnis, sein Selbstwertgefühl, aber es reicht eben irgendwann nicht aus. Und dann besinnt man sich eben auf die anderen Fantasien. Das ist ja dann nachher in sehr, sehr großer Häufigkeit so eine wirklich suchtartige Entwicklung. Aber es ist nicht so selten, dass zwischen einzelnen Taten wirklich große Zeiträume liegen können. was auch darauf verweist, dass die Gefährlichkeit eine andauernde ist. Also dass das Gefährlichkeitspotenzial auch nach Jahren der Tatpausen nicht erloschen ist. 1925 zieht er mit seiner Frau Auguste nach Düsseldorf, um dort bessere Arbeit zu finden. Die unheimliche und monströse Mord- und Überfallserie Peter Kürtens begann am 3. Februar 1929. Sein erstes Opfer, die 55-jährige Apollonia Kühn. Der Fall Kühn erregte zunächst keine Aufmerksamkeit. Das Opfer überlebte den Überfall. Was war geschehen? An einem Sonntagabend durchstreifte ich das Gebiet am Hellweg, um mir ein Opfer zu suchen. Dazu hatte ich mir eine Schere eingesteckt. Gegen 22 Uhr sah ich eine Frau in die Bertha-Straße einbiegen. Ich trat auf sie zu und rief, »Halt, kein Wort«, und stach wahllos mit der Schere auf sie ein. Ich ließ sie bewusstlos liegen. Ich hörte Hilferufe und ging schnell den Hellweg zurück. Bei einer späteren Gegenüberstellung konnte Apollonia Kühn Kürten jedoch nicht identifizieren. In der Haft sagte Kürten aus, er sei wie fast jeden Tag auf der Suche nach einem Opfer gewesen. Als er dann Frau Kühn auf dem Weg vor sich gesehen habe, sei er ihr nachgelaufen. Bei erstbester Gelegenheit habe er die Frau angegriffen und mit einer Schere in Hals und Kopf gestochen. Weil er glaubte, die Frau sei tödlich verletzt, ließ er von ihr ab und flüchtete. Auch bei dieser Tat ging es Kürten nicht um die gewaltsame Durchsetzung von Sexualität, sondern allein um Mordlust, also die unnatürliche Freude an der Vernichtung eines Menschenlebens. Es sind offenbar Verschaltungen im Gehirn, die sehr, sehr eng Lusterleben und Gewalttätigkeit verknüpfen. Und das ist dann ein Erleben, das wiederholt werden will. Das hat einen geheimnisvollen Zauber. Das ist eine maximale Machtfantasie. Wenn ich sozusagen entscheide, ich lasse mein Opfer leben oder ich bringe es um, dann komme ich in eine gottgleiche Position. Und ich ersetze sexuelle Befriedigung durch Macht, durch Dominanz, durch Herrschaft. Auch das Überschreiten eines Tabus ist im Grunde ein Bestätigen der eigenen Grandiosität, der eigenen Größe. Das ist wieder ein Triumph, der dafür spricht, dass eben Peter Kürten ein sogenannter maligne, narzisstisch strukturierter Psychopath war. Am Abend des 8. Februars 1929 verließ die kleine 8-jährige Rosa Ohliger die Wohnung. Sie war vorher bei ihrer Freundin gewesen in der Rosmarinstraße und wollte wieder zu ihrem Elternhaus zurückkehren. Und dort kam aber das Mädchen an diesem Abend nie an, denn sie traf auf ihrem Heimweg auf Peter Kürten, der sie in ein Gespräch verwickelte und ihr sagte, sie würden beide den Heimweg gemeinsam angehen. Es war also noch nicht stockduster, nur je weiter man sich auf dem Hellweg damals, das war noch ein Baugebiet, da entstand dann eben der heutige Düsselstrand gerade erst, da waren Bauzäune, das war noch relativ wenig bebaut und entsprechend eher, je weiter man sich dem Hellweg näherte, desto dunkler wurde es da auch. In so einer unbeobachteten Ecke, eben an diesem Bretterzaun, wo dann eine Baustelle sich befand, hat er sie dann eben erstochen. Zum Motiv sollte er später sagen, ich wollte die Bevölkerung dadurch schockieren. Peter Kürten hat dann erstmal wieder seinen eigenen Heimweg angetreten und ist nach Hause gegangen und hatte ein Freibillet von seiner Frau fürs Kino. Er ist danach ins Kino gegangen. Auch das hat etwas mit der Größenfantasie zu tun. Ich selber weiß, wo das Opfer ist, kein anderer weiß es. Ich habe volle Verfügungsgewalt und es ist sozusagen auch der narzisstische Genuss an dieser eigenen Souveränität, mit diesem schaurigen Wissen zu leben und das zu managen. Und es auch durchaus lustvoll in der Fantasie zu wiederholen, also sich an den ersten Teil der Tat genüsslich zu erinnern. Es ist ein schönes, lustvolles, kleines Geheimnis, das man da für sich hat. Und das Zurückkehren an den Tatort hat auch da etwas mit einer machtvollen Inszenierung zu tun. Die Tat und die wiederholte Rückkehr an den Tatort erregten Kürten ebenso wie die Zeitungsmeldungen. Im Gespräch mit Professor Sioli sprach er auch über sein Erleben nach der Tat. Die Wirkung war in den meisten Fällen noch intensiver als wie bei der Begehung der Tat. Dazu mag beigetragen haben, dass ich die Zeitung meistens da gelesen habe, wo sie ausgehangen waren. Dass um mich herum viele Leute standen, die sich auch über die Tat entsetzten. Peter Kürten hat ja ganz anders als Hamann und Denke beispielsweise seine Opfer, das Kriminalmagazin schrieb damals sehr schön, den Bürgern vor die Füße geworfen. Denke und Hamann haben dafür gesorgt, dass seine Opfer vollkommen verschwinden und dann erst nachträglich gefunden wurden. Kürten hat sie in aller Öffentlichkeit zur Schau gestellt und so, dass auch die Bevölkerung am nächsten Morgen die Opfer jeweils finden konnten und gerade auch die kleinen Mädchen. Und dann sammelten sich da Menschen drumherum in großer Empörung natürlich, die Polizei kam hinzu. Und das Erschreckende ist, dass Peter Kürten sich dann unter diese Passanten mischte. Diese Hysterie, diese Angst, diese Empörung über die Tat dann nochmal mitzubekommen, das erregte ihn ein zweites Mal. Und er hat dann teilweise mit Passanten sogar ein Gespräch über die Identität des Mörders begonnen, während er selber anwesend war. Oder auch zum Beispiel Kleidungsstücke zerrissen, um dann zu prüfen, wie die Spürhunde denn schon zu dieser Zeit vorgehen und seinen Fall aufspüren. Das hat er zum Beispiel an den Rheinwiesen dann verteilt und sich dann unter Passanten gemischt und gehört und auch mit der Polizei gesprochen, wie geht die Polizei dort vor und wie kommen sie eventuell auf die Spur des Mörders. Also er hat an dieser Ermittlungsarbeit sich erneut berauschen können. Und wollen. Er hat dann als sehr intensiver Zeitungsleser daran teilgehabt, wie eine Stadt einen Mörder sucht, sozusagen. Da hat er sich das zweite Mal befriedigen können. Serienmörder führen die klassischen Vorstellungen von Ursache und Wirkung, von nachvollziehbaren Motiven ad absurdum. Sie bringen unser Normgefüge und unsere Beziehungswelten durcheinander und wollen ihre Macht durch für normale, nicht nachvollziehbare Taten beweisen. Jede Gesellschaft besitzt unterschiedliche Konzeptionen von Serienmördern. Von der Popkultur wird das Gesicht von Charles Manson als Ikone des Wahnsinns vereinnahmt. Filme wie Sieben oder Das Schweigen der Lämmer glorifizieren Serienmörder zu genialen Bestien. Doch ist das die Realität? Serienmörder sind das Extremste, was die Gesellschaft zu bieten hat. Sie sind die Verkörperung des Bösen, das keinen Grund mehr benötigt, um böse zu sein. Der Begriff des Serienmordes ist ja ein kriminalistischer Begriff. Serienmörder wie Peter Kürten hat es immer gegeben. Solange es Menschen gibt, wird es auch immer wieder Peter Kürtens geben. Die Taten von Peter Kürten in seiner Zeit sind vergleichbar mit den Taten von Jürgen Bartsch in den 60er Jahren. Stefan Harbort hat über 100 Serienmörder im Gefängnis besucht und lange Gespräche mit ihnen geführt. Einige Gemeinsamkeiten im Charakter der Täter, die Harbort fand, sind emotionale Labilität, Gefühlsarmut, egoistisch-egozentrische Grundhaltungen, geringe Frustrationstoleranz, eingeschränkte Impulskontrolle. Ein allgemeingültiges Charakterbild kann Harbort daraus nicht ableiten, aber einen Zug haben alle Serienmörder, die er interviewte, und der ist zugleich der grundlegende Wesenszug der Psychopathie, die fehlende Empathie. Mir saß ein junger Mann gegenüber, der mir 3 Tötungsdelikte in einer sehr gewöhnungsbedürftigen Gelassenheit schilderte, dabei aber auch eine diabolische Freude erkennen ließ an dem, was er damals getan hatte. Er sagte mir nämlich zum Beispiel, den habe ich da am Bahnhof aufgelesen und dann bin ich mit dem in seine Wohnung und dann habe ich dem so ein bisschen vorgeflunkert, wer ich sei und was ich will und dass man ja vielleicht mal zusammen etwas unternehmen kann. Und dann saß ich ihm gegenüber und ich wusste, dass ich ihn gleich killen würde und das war für mich einfach ein super Gefühl. Der wusste es nicht und ich habe dann schon mal an meinem Messer rumgefingert und das war einfach super klasse. Und dann ging es dann auch los und dann habe ich ihn niedergemacht. Und dieser junge Mann, der erzählte mir das mit einer unangebrachten Sachlichkeit. Und das, was er erzählte, war also frei von Reue oder Schuldgefühlen. Und er sagte mir also, das war super, das würde ich heute nochmal machen. Also das sind typisch psychopathische Wesenszüge, die da sichtbar werden. Zum einen das fehlende Mitgefühl für das Opfer, dann das Ablehnen von sozialer Verantwortung und das Fehlen eines Gewissens. Bei solchen Extremtätern fällt es dann auch einem Stefan Harbort schwer, sie nicht als krank wahrzunehmen. Wenn man einem Psychopathen gegenüber sitzt, das ist schon ein merkwürdiges Gefühl. Wir sind es ja gewohnt, wenn wir uns unterhalten, dass bestimmte Rückmeldungen kommen, sei es durch Gestik, Mimik oder andere Dinge. Und dass eben auch so etwas wie Gefühl entsteht in einer solchen Unterhaltung, dass man spürt, ja, der oder die, ja, die denkt auch so ein bisschen über mich nach oder meldet mir zurück, dass sie das aufgenommen hat und auch mit mir fühlt. Und wenn Sie mit einem Psychopathen sprechen, dann ist all das nicht vorhanden. Und es geht ausschließlich in diesen Gesprächen um ihn, weil er ist die Welt und alles hat sich um ihn zu drehen. Das ist also für einen gesunden Menschen sehr gewöhnungsbedürftig. Bei Psychopathen sind die Hirnareale, die für die Regulierung von Emotionen zuständig sind, völlig inaktiv, tot sozusagen. Herr Müller, kommen Sie rein. Also hier haben wir den Röntgentomographen. Institut für medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie der Universität Tübingen. Nils Bierbaumer analysiert mit einer Kollegin Scans, die in einem Kernspintomographen vom Gehirn eines Serienmörders gemacht wurden, während der sich emotional auffühlende Bilder anschaute, auf denen Menschen geschlagen werden. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Naja, eigentlich ein ganz typisches Bild. Inselregion ist nicht aktiviert. Der merkt überhaupt nicht, was da in seinem Körper los ist. Ja. Das heißt, der merkt überhaupt nicht, was gut und schlecht ist. Die Amygdala ist ein bisschen aktiv, also am Anfang scheint ihn das schon ein bisschen zu berühren, aber dann geht es relativ weg, oder? Siehst du da was? Ja. Ja. Also, und dann schauen wir uns nochmal die präfrontalen medialen Regionen an, die im Vergleich zu gesunden. Ja, Thymus, Basalgang, die haben. Auch nichts, gar nichts. Ja. Also ja, das regt ihn überhaupt nicht auf, wenn andere da ein Problem haben. Der vordere mediale Bereich ist vollkommen still. Also den Burschen müsste man intensiv trainieren. Nils Bierbaumer, der eigentlich mit Angstpatienten arbeitet, hatte folgende Idee. Was bei seinen Angstpatienten in die eine Richtung funktioniert, müsste doch auch in der anderen Richtung erfolgreich sein. Wenn er Menschen helfen kann, soziale Phobien zu überwinden, müsste er ihnen doch auch helfen können, soziale Phobien aufzubauen. Biofeedback heißt diese von Bierbaumer entwickelte Methode. Im Magnetresonanztomographen wird die Hirntätigkeit des Patienten gemessen. Bierbaumer sieht seine Hirntätigkeit als Einspielung auf einem Monitor. Ein roter Punkt, der immer größer wird, je besser durchblutet, sprich aktiver das Hirnareal ist. Das sind verschiedene Tests. Man zeigt ihnen grauenhafte Bilder, die angekündigt sind. Es geht ja immer darum, das Vorhersehen der Angst. Diese Bilder werden kombiniert mit unangenehmen elektrischen Reizen, sodass sich die Erregung vor diesen Bildern erhöht. Und auf sowas reagieren Soziopathen normalerweise emotional überhaupt nicht. Und nach dem Training sehen sie eben dann, dass diese Hirnteile aktiv wird, dass die zu schwitzen anfangen, dass die ängstlich werden, dass der Herzschlag wieder anspringt und so weiter und so weiter. Doch wird das Psychopathentraining anhaltende Wirkung zeigen? Funktioniert die Idee wirklich, dass Psychopathen lernen, ihre Angstschaltkreise im Hirn wieder zu spüren und zu aktivieren? Also ich weiß, unmittelbar danach wirkt das Training. Aber wenn Sie jetzt vor die Frage gestellt werden, kann ich diese Person jetzt entlassen oder nicht, dann müsste ich wissen, ob das in einem Jahr auch noch gilt. Mit der Ermordung der kleinen Rosa Ohliger erregte Kürten erstmals die Düsseldorfer Öffentlichkeit, die damals noch nicht wissen konnte, dass dieser Kindermord erst der Auftakt einer beispiellosen Mord- und Überfallserie war. Das gesamte Jahr suchte man ein Phantom, bei dem man überhaupt nicht wusste, wen es als nächstes erwischen kann. Es waren eben Frauen, Kinder und Männer. Es war nicht wie bei Hamann zum Beispiel eine bestimmte Opfergruppe oder bei Grossmann. Es konnte jeden treffen und das steigerte die Hysterie ganz ungemein noch. Also Kinder wurden generell natürlich zur Schule begleitet und auch wieder abgeholt. Abends spielten Kinder natürlich dann auch weniger auf den Straßen. Und man bildete Allianzen. Es sammelten sich immer sehr viele Menschen dann vor den Aushängen, wenn also wieder neue Presse zu dem Fall erschienen ist. Und es wurden aber, und das ist das Schlimme an der Sache, es wurden sehr viele Verdächtigungen gemacht und dadurch auch diese Hysterie in der Bevölkerung ausgelöst, weil im Endeffekt jeder verdächtigt wurde. In der Zeitung konnte man lesen, er ist mitten unter uns und das hieß, mein Nachbar könnte auch der Mörder sein. Ja, und diese falschen Verdächtigungen hatten letztlich noch einen zweiten Effekt. Erstmal wurden unliebsame Nachbarn oder Bekannte angezeigt, aber auch den umgekehrten Fall gab es, dass sich ca. 150 Menschen bei der Polizei als der Düsseldorfer Mörder meldeten und auch falsche Mörderbriefe schrieben, um die Polizei natürlich nicht bewusst auf die falsche Fährte zu locken, aber so ein bisschen Trittbrettfahrertum war auch damals schon dabei, dass man an dieser Hysterie teilhatte und die auch zu nutzen wusste. Man merkte auch als lesender Bürger, dass die Polizei überfordert war mit diesem Phantom. Düsseldorf im November 1929. Seit Februar wurden 8 Menschen getötet. Ganz Düsseldorf ist in Aufruhr. Männer, Frauen, Kinder sind in Gefahr. Menschen bezichtigen sich gegenseitig der Taten. Hellseher bieten ihre Hilfe an. Männer als Frauen verkleidet wollen den Täter in die Falle locken. Frauen und Mädchen wagen sich kaum noch auf die Straßen. Und die Polizei hat keine Spur. Da der Täter den Leichen das Blut aussaugt, erhält er bald den Beinamen der Vampir von Düsseldorf. Der Fall Maria Hahn ist ein gutes Beispiel dafür, dass Kürten nicht immer seine Opfer hinterrücks oder in der Dunkelheit überfallen hat, sondern dass er gerade bei jungen Frauen gerne mit denen erst eine Art von Beziehung aufgebaut hat, mit denen ins Gespräch kam, mit denen essen ging, Ausflüge machte und im Fall von Maria Hahn eben eine längere Wanderung ins Neandertal plante und eine längere Rast einlegte in dem Ausflugslokal Stindermühle, das auch heute noch so existiert. Außerhalb des Stadtgebietes von Düsseldorf. Die beiden unterhielten sich gut und machten auch 2 Stunden Rast, währenddessen sie dann beschlossen, wie es dann in den Akten schön heißt, einvernehmlich Geschlechtsverkehr zu haben. Daraufhin sind sie dann in den nahegelegenen Wald gegangen, um dort den Akt zu vollziehen. Und während das bei Maria Hahn auch gut ausgegangen ist und zu ihrer Befriedigung führte, ist das bei Peter Kürten, kann man sich inzwischen denken aus seinem Bild, konnte dieser normale Geschlechtsverkehr ihn nicht zur Befriedigung bringen. Er brauchte eben diesen Blutrausch, nur der konnte ihn befriedigen. Deswegen hat er sie zunächst gewürgt und dann eben mit der Schere erstochen. Dann Maria Hahn da auf der offenen Stelle in Papendelle, im waldigen Gebiet außerhalb des Düsseldorfer Stadtgebietes, liegen gelassen und hat sich entschieden, das Opfer dann doch zu beerdigen. Zunächst hatte er den Plan, sie an einem Baum aufzuhängen. Er hat den Plan überworfen und er hat sie dann regelrecht bestattet. Er hat dann 1,5 Meter tiefes Loch gegraben, sie bestattet, sich dabei natürlich sein Hemd blutig gemacht, ist dann zum nahegelegenen Fluss, hat das ausgewaschen und ist nach dieser Beerdigungszeremonie, kann man fast sagen, dann zur Arbeit gefahren. Wie selbstverständlich. Er kehrt scheinbar selbstverständlich nach so einer solchen brutalen Tat in seinen Alltag zurück und lebt den weiter aus. Als die Leiche der Maria Hahn nach mehreren Wochen immer noch nicht gefunden ist, schreibt Kürten einen Brief an die Polizei. Der erste Brief von Peter Kürten hatte keinerlei Indizien dafür mitgebracht, dass es wirklich ein authentischer Mörderbrief war. Die Skizze hätte jeder machen können, die war auch sehr kindlich und sehr wenig eindeutig, auf unbedrucktem Zeitungspapier mit einem Blaustift. Dies hat er deswegen getan, weil er sich dadurch dieses obskure Hochgefühl verschaffen wollte, von dem er tatsächlich beseelt war. Ihm kam es darauf an, den angeblich Unwissenden, den seiner Unwürdigen, seine Macht vorzuspielen. Er wollte tatsächlich für seine hässlichen Morde auch noch bewundert werden, nicht mehr als eine perfide Form der Selbstwerterhöhung. Mord bei Papendelle. An der angekreuzten Stelle, welche nicht mit Unkraut bewachsen ist und mit einem Stein bezeichnet ist, liegt die Leiche begraben. 1,5 Meter tief. Die Landjäger, so der damalige Name der ländlichen Polizei, durchsuchten das gesamte Areal, blieben aber erfolglos. Der Brief wanderte wieder zu den Akten. Schließlich tauchte ein zweiter Brief auf, diesmal an die Redaktion der Düsseldorfer Zeitung Die Freiheit gerichtet. Auch dieser Brief war wieder mit einem blauen Stift geschrieben worden. Die Kriminalpolizei ordnete für die folgenden Tage neue Untersuchungen im Bereich Pappendelle an und versuchte, die Spur des Zeitungspapiers zu verfolgen. Das Zeitungspapier war bereits einmal durch die Rotationsmaschine einer Druckerpresse gelaufen und wies typische Abdrücke auf. Doch auch in diesem Fall blieben alle Ermittlungen erfolglos. Weder konnte die Druckmaschine ermittelt werden, noch ein Altpapierhändler, der das Papier verkauft hatte. Da Kürten ein aufmerksamer Zeitungsleser war, wusste er eben aus der Presse auch, dass trotz seines ersten Briefes die Leiche von Maria Hahn immer noch nicht gefunden worden war. Und schickte am 8. November einen zweiten Brief an die Redaktion der kommunistischen Zeitung Freiheit, in dem er zum einen seine Skizze verfeinerte, die in diesem Fall die Landjäger auch zum Tatort 4 Tage später dann führen konnte. In der Grafenberger Anstalt, eine psychiatrische Einrichtung, wo Kürten nach seiner Verhaftung psychologisch untersucht worden ist, antwortete Kürten auf die Frage, warum er die Briefe schrieb. In der Absicht, in der Bevölkerung, hauptsächlich von Düsseldorf sowie bei der Polizei und dann nicht zuletzt bei den Stellen, die ich mir immer als meine Peiniger vorgestellt habe, Aufregung und Empörung hervorzurufen. Psychotische Komplexe sind häufig die Triebfeder für Serienmörder. Sie wollen für ihre grausamen Taten Lob, Anerkennung und Belohnung, aber auch Machtmotivationen oder der Wunsch, das Schicksal unter Kontrolle zu haben, spielen eine maßgebliche Rolle bei ihren Morden. Dies wird insbesondere bei sogenannten sadistischen Tätern deutlich. Diese Täter beschreiben ihre Motivation zum Beispiel so: Ich vergewaltigte das Mädchen nicht, ich wollte es nur zerstören. Letztlich leben die Täter langgehegte Fantasien aus. Wenn die Aggressionshemmung nicht mehr ausreicht, kommt es zum Ausbruch der Tat. Täter, deren frühkindliche Erfahrungen aus Gewalt, Ablehnung, Vernachlässigung und negativen Bindungen zu Bezugspersonen bestehen, kompensieren dies durch Tagträume, in denen sie sich stark, mächtig und überlegen fühlen. Dabei spielen Themen wie Gewalt, Vergeltung und Verstümmelung eine dominante Rolle. James Fallon, der Neurowissenschaftler der Universität von Kalifornien, Irvine, kann ein Psychopathenhirn auf den ersten Blick erkennen. In den letzten 20 Jahren hat er die Hirnscans von etwa 70 Mördern für psychiatrische Kliniken und Verteidiger ausgewertet. Immer wieder geben ihm Kollegen Stapel von PET- und fMRT-Scans, aus denen er die Psychopathen herausfiltern soll. Dabei wurden sowohl strukturelle Veränderungen des Gehirns als auch veränderte Aktivierungen bei der Lösung bestimmter Aufgaben dokumentiert, die die Patienten zu lösen hatten, während sie im Computertomographen lagen. They all have one common set of damage, and that damage had to do with the lower part of the frontal lobe. It's the area right above the eyes. Sie hatten alle die gleiche Art von Gehirnschaden. Dieser Schaden hat mit dem Verlauf des Frontallappens zu tun, dem Bereich genau über den Augen. Er heißt orbitaler Cortex. Und dann auch die Amygdala. Dieses Gewebeteil geht quer durch die Mittellinie des Gehirns. Es heißt limbischer Lappen oder emotionaler Cortex. Sie hatten alle hier einen Funktionsverlust, einen Aktivitätsverlust. Das war das erste Mal, dass ich ein immer wiederkehrendes Muster wahrnahm. Manche Dinge waren schon vorher bekannt gewesen, dass einige Leute, die gemordet hatten, diesen Defekt haben könnten. Aber jetzt stellte sich heraus, jeder Psychopath hatte dieses Muster. Ich bin zurückgegangen und habe mir die Scans der Mörder angeschaut. Und jeder hatte dasselbe Muster. Das Muster, das Fallon und viele internationale Hirnforscher immer wieder fanden, der Schlüssel zur relativ gefühllosen Welt der Psychopathen, ist ein Defekt im paralimbischen System. Dieses hufeisenförmige Gebilde tief im Gehirn umfasst neben der Amygdala auch die Insula, das anteriore Zingulum und den orbitofrontalen Cortex. Hier werden die Emotionen reguliert. Bei Psychopathen verzeichnen die Wissenschaftler eine sehr niedrige Aktivität der Amygdala. Hier wird die Grundlage für Empathie gelegt. Doch der Bereich der Amygdala ist auch für andere Aufgaben zuständig, wie zum Beispiel Impulskontrolle und moralische Entscheidungen. Die Wissenschaftler ordnen diesen Defekt jedoch nicht moralisch ein. James Fallon glaubt nicht an das Böse an sich. Ich glaube nicht an die Macht des Bösen. Für mich ist es normales menschliches Verhalten, das außerhalb des richtigen Kontextes zur falschen Zeit stattfindet. Denn es gibt durchaus eine Zeit, um zu töten. Zum Beispiel, um sich selbst oder seine Familie zu schützen. Wenn das zur falschen Zeit getan wird, nennen wir es böse. Es gibt viele Arten von Verhalten, die mit Sex und Geld und Gier zu tun haben, die wir für etwas Gutes halten, wenn wir es selbst tun. Aber vor allem, wenn es im richtigen Kontext stattfindet. Genau dieselben Taten, die eigentlich gut sind, werden böse durch den falschen Kontext. Also normales Verhalten ist nur abhängig vom Kontext. Das Böse ist eine moralische Kategorie und was böse ist, ändert sich im Laufe der Zeit. Also das, was böse ist, unterliegt gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Definitionen. Wir leben hier, jetzt, heute in einer Kultur, die da einen sehr hohen moralischen Standard hat und die das Leben letztendlich ja als höchstes Gut auch anerkannt hat. Aber das war ja nun nicht immer so. Das Böse ist im Menschen Möglichen, ja. Aber es ist eine moralische Kategorie, es ist keine medizinische Kategorie. Als die Kripo im Fall des Vampirs von Düsseldorf nicht mehr weiter weiß, wird Ernst Gennert aus Berlin geholt. Der berühmte Kriminalist und Leiter der ersten ständigen Mordkommission am Alexanderplatz soll helfen, wo die Düsseldorfer Kripo versagt. Von ihm, dem weltberühmten Kriminalisten, erwartet man, dass er die Morde aufklären kann. Hunderte von Menschen melden sich bei Gennert und behaupten, sie wären der Massenmörder. Gennert verhört sie alle. Doch der Massenmörder ist nicht dabei. Ernst Gennert ist mit Sicherheit ein Pionier des sogenannten Profilings, weil er damals, zumindest in Deutschland, den erstmaligen Versuch unternommen hat, spezifisches Täterverhalten kriminalpsychologisch zu deuten und aus diesen Deutungen eben konkrete Ermittlungshandlungen entstehen zu lassen. Obwohl Kriminalrat Ernst Gennert fast schon wie ein Profiler vorgeht, bleibt die Jagd auf den Düsseldorfer Serienmörder erfolglos. Peter Kürten wird nur durch einen Zufall gefasst. Durch einen glücklichen Zufall ist man also auch dann erst Peter Kürten im Mai 1930 habhaft geworden. Denn Maria Butlis war mit einer Bekannten am Düsseldorfer Hauptbahnhof verabredet und diese traf da nie ein. Und sie hatte also dann für die Nacht auch keine Bleibe. Und Peter Kürten hat ihr dann angeboten, sie zu diesem möglichen Quartier dann zu begleiten. Sie haben also dann beide den Weg gemeinsam angetreten und da kam es dann also zu dem Überfall. Also er probierte auch sie zu würgen und sie berichtete dann einer Bekannten von diesem Überfall per Brief und durch einen glücklichen Zufall ist dieser Brief aber dann nicht bei der Bekannten angekommen, sondern bei jemand anderem gelandet und diese Dame hat sich dann erst an die Polizei gewandt. Bis zu seiner Verhaftung am 24. Mai 1930 hätte niemand der später von der Polizei befragten Zeugen es für möglich gehalten, dass Peter Kürten der Mörder sei. In seinem Wohnhaus, Mettmanner Straße 71, war man ebenfalls sehr erstaunt über die Festnahme und das Geständnis. Häufig sind ja solche Menschen mit diesen ausgeprägten problematischen Paraphilien im Alltag relativ unauffällig. Das führt regelmäßig dazu, dass in solchen ausgestanzten Fällen man sich immer verblüfft zeigt, dass man das von demjenigen nun gerade nicht erwartet hätte und dass der immer so freundlich gewesen sei. Das ist ja nun überhaupt kein Widerspruch zu dem, worum es geht. Sondern im Alltag sind es häufig eher unsichere oder auch unscheinbare Leute, aber in dieser Fantasiewelt haben sie eine unglaubliche Macht. Ein besonderer Zug bei Kürten war seine Eitelkeit. Auf seine äußere Erscheinung legte er den größten Wert. Arbeitskollegen konnten beobachten, wie er sich vor dem Verlassen der Arbeitsstelle sorgfältig säuberte und sich vor dem Spiegel schminkte. Bei seinen Spaziergängen pflegte er ein Putztuch für die Schuhe mitzunehmen. Wer sich nach den Zeitungsberichten über die entsetzlichen Verbrechen des Kürten ein Bild von ihm zurechtlegt, der stellt sich ihn als einen gefühlskalten, rohen Menschen vor, als die Bestie in Menschengestalt. Der Zeitungsleser erfährt eben nur das Schreckhafte. Wer sich aber näher mit diesem seltsamen Menschen beschäftigt und zu scheiden vermag zwischen dem Sadistenkürten und dem Menschenkürten, der wird zu seiner Verwunderung in diesem Menschenkürten neben manchen Mängeln auch Werte entdecken, just in ähnlicher Mischung wie bei anderen Mitmenschen auch. Einen zugänglichen, freundlichen Plauderer mit vielseitigen Kenntnissen und zutreffendem Urteil, der vergessen macht, dass wir dem Düsseldorfer Mörder gegenüber sitzen. Peter Kürtens Geständnis füllt Dutzende Prozessakten. Der Mörder hatte in den Verhören und Verhandlungen seine Taten so detailliert beschrieben, wie es wohl selten ein Verbrecher getan hat. Er diktierte sie mit Seelenruhe in die Schreibmaschine und weidete sich an den erstaunten und angewiderten Gesichtern der zahlreichen Beamten, die seiner Vernehmung Tag aus, Tag ein zuhören mussten. Sein Äußeres war das Spiegelbild seines Innern. Er selbst spricht es offen aus, dass Großmannssucht ihn getrieben hätte, die ganze Reihe seiner Verbrechen preiszugeben. Er merkte den verdutzten und erstaunten Gesichtern seiner zahlreichen Zuhörer die Wirkung seines nicht enden wollenden Geständnisses an. Selbst in dieser Prahlerei steckte ein perverses Vergnügen. Neben seinen versuchten und vollendeten Morden gestand er Einbrüche, Diebstähle oder Brandstiftungen. Lange Zeit bestritt er, aus sexuellen Motiven getötet zu haben. Er behauptete, sein Motiv sei Rache an der Gesellschaft gewesen. Es wäre wohl niemand, der in meinen Kinderschuhen gesteckt hätte, unbeschadet durchs Leben gegangen. Aber höchstwahrscheinlich auch schwer verunglückt. Ich muss sagen, dass das Milieu der Jugendzeit bestimmend ist für die Entwicklung des Menschen. Mit stiller Sehnsucht habe ich in meiner Jugend manchmal in andere brave Familien hineingeschaut und gewünscht, wäre es doch bei uns auch so. Kürten reicht ein Gnadengesuch ein. Es wird abgelehnt. Am 2. Juli 1931 wird das Urteil vollstreckt. Kürten wird durch das Fallbeil hingerichtet. Er wird ohne Kopf bestattet. Wenn ich heute draußen wäre, dann könnte ich nicht garantieren, dass ich nicht sofort wieder etwas ausführen würde. Reue kann ich nicht empfinden, nur Bedauern für die schuldlosen Opfer. Bis heute habe ich noch keine Gewissensbisse gespürt. Ich konnte nicht anders handeln. Wissenschaftler untersuchten das Gehirn Peter Kürtens auf abnorme Veränderungen. Sie konnten keine Abnormitäten feststellen. Sie hörten Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf, von Gabi Schlag. Es sprachen Frank Arnold, Marina Behnke, Mario Hassert, Thomas Holländer, Klaus Lochthofe. Regie Gabi Schlag. Ton und Technik Martin Kropp. Redaktion Gerwig Ebkes. Produktion Südwestrundfunk 2012. We lie beneath the autumn sky, my little golden girl and I, and she lies very still.